dein Gott, den du folgest, dass du niemals bedacht, lebendiges Anzeigen zu prüfen, unsere Treue zu Hera. Wir, die Hanisas, wer ist der Jüngste aller Götter? Als er Hera selbst daran sein war. Hera, die Hanisas ist da, ihr Vater Tieren. Thank you. Verbreiten mit üben Gerüchten und frevelischer Rede, dass die unsterblichen Götter lüsten nach Sterblichen, sie schmeicheln und umbuhlen. Treff solche Lästerer in Gefahr, Acht und Bann! Irgendwer sagt oder denkt, dass hier in dieser Stadt der Vater aller Götter erkannte im Fleische Semele, Tochter des Katos, und erzeugt ein Kind mit ihr. Treffe ihn, Acht und Bann! Wir Penteus, der König, tun dies kund. Geschehen. Gehorchen! trifft der Tod, jeder der Leute selten. Etwas. Heute bricht ich mich, so ich mich stolz. Thank you. missachtet, hat heute. Es umgab meine Töchter und Sämele war die schönste. Was willst du sehen, wenn du verbannst die Strahlen von Erd und Stadt? Thank you. Als ihr es befahrt, wir leben so krass. Gestalt, so mag sein Gott erstehen, so fecht die Sage und ihr Kult. Verstreute Same reift zur Ernte, ist ihr sag mir, du bekönig seiner Erben der Meute. Meine lernende Meute, und ich gehorch, der Gott befehlt. ist das, die Gegenwart, die du kennst, die Luft, Knabe. Name starb die Fahre. Ein Herpinen ist ein Wunder. Ihre Tat, ich weiß, nimmt alle Leute, erfand sie auf den Gipfeln, trat sie aus. Der Gott ist in ihnen, sie sind stark. will sehen. Ja, ja, ich hab vergessen, was euch den Sinn Ferdinand rückst jedem zu Leibe, bringt der dabei zwei Kleid Eibe. Du bist Adonis, der Anlass zum Zwist. Du bist Adonis, so wie du bist. Ich bin Calliope, schlichte die Tank, holt die Perücke mit Lockengerank. Es nimmt seinen Lauf. Tanzt euren Tanz. Musikanten spielt auf. Thank you.

rechten Fuß, die rechte Hand, setz zur gleichen Zeit den Kopf hoch. Oh. Thank you. Person. Oh, ja. Wie wart ihr genannt? Thank you. Zeichen.